Heil ist rad, rad, rad, rad, rad, rad, rad, rad, rad, rad, rad, rad, rad, rad, rad, rad, nicht, dass du so weit, so weit, so weit.